Erster eines Tages kamen die Söhne Gottes zu Jahwe. Auch der Satan kam zu ihnen. Zweiter Jahwe fragte den Satan, woher kommst du? Der Satan antwortete, ich war auf der Erde unterwegs. Dritter Jahwe fragte, hast du meinen Diener Hiob gesehen? Er ist ein guter Mann. Er bleibt mir treu. Du wolltest ihn ohne Grund vernichten. Vierter der Satan antwortete, ein Mensch gibt alles für sein Leben. Fünfter aber mache seinen Körper krank. Dann wird er dich sicher verlassen. Sechster Jahwe sagte zum Satan, gut, du darfst es tun. Aber du musst sein Leben schonen. Siebter der Satan ging weg. Er machte Hiob am ganzen Körper sehr krank. Hiob hatte schlimme Wunden von Kopf bis Fuß. Achter Hiob nahm ein Stück Ton. Er kratzte sich damit. Er saß mitten in der Asche. Neunter seine Frau sagte zu ihm, bist du immer noch treu? Verlasse Gott und stirb. Zehnter Hiob antwortete, du redest dumm. Wir nehmen Gutes von Gott an. Sollen wir dann nicht auch Schlechtes annehmen? Hiob sagte nichts Böses. Elfter Hiob hatte drei Freunde, Eliphas, Bildad und Zophar. Sie hörten von seinem Unglück. Sie gingen zu ihm und wollten ihn trösten. Zwölfter sie sahen ihn von Weitem. Sie erkannten ihn zuerst nicht. Da weinten sie laut und zerrissen ihre Kleider. Dreizehnter sie saßen 7 Tage und Nächte bei ihm auf der Erde. Niemand sagte ein Wort. Sie sahen seinen großen Schmerz.